Kundgabe 2569. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.12.1942. Unübertreffliche Weisheit Gottes. Gottes Weisheit ist von Ewigkeit. Sein Geist, er sah alles. Er wusste um alles und er brachte eine Ordnung in alle Dinge, in jedes Geschehen, so, wie es seinem Zweck entsprach. Und diese göttliche Ordnung ist so unvergleichlich weise, dass die geringste Störung dieser sich schadenbringend auswirken muss. Das heißt, dass jeglicher Wille, der sich gegen die göttliche Ordnung richtet, auch ein Zerstörungswerk bedeutet für irgendeine Schöpfung, die aus dem göttlichen Willen in seiner Ordnung hervorgegangen ist. Die Weisheit Gottes kann niemals erreicht werden, und sie wird sich daher auch niemals übertrumpfen lassen. Dagegen wird jeder Versuch einer Änderung der bestehenden göttlichen Ordnung nur eine zerstörende Unordnung zur Folge haben, die jeglicher Weisheit entbehrt. Solange die göttliche Ordnung beachtet wird, also unangetastet bleibt, ist alles gut und schön und in äußerster Harmonie, denn Gottes Werk ist unübertrefflich. Doch wo sich der göttlichen Weisheit ein mangelhaftes Wissen entgegensetzt und sich dieses geltend zu machen sucht, dort wird die göttliche Ordnung umgestoßen, was gleich ist dem Zerstören dessen, was Gott geschaffen hat. Sei es ein sichtbares oder unsichtbares Erzeugnis seiner unübertrefflichen Weisheit. Der Mensch, als gleichfalls ein Produkt seiner weisheitsvollen Macht, lebt dem göttlichen Willen gemäß, so er die göttliche Weisheit achtet und niemals seinen Willen dagegen setzt, das heißt, ihn anwendet in einer Weise, die gegen die göttliche Ordnung verstößt. Denn dieses ist Sünde. Es ist ein Auflehnen gegen den Willen Gottes und ein Nichtachten seiner Weisheit. Es ist eine Überheblichkeit, die keine anderen als zerstörende Folgen nach sich ziehen kann. Denn will der Mensch in seiner mangelhaften Weisheit die göttliche Ordnung umstoßen, so muss unweigerlich ein Chaos entstehen, das gleich ist einem Vernichtungswerk. Denn bestehen bleiben kann etwas nur dann, wenn die Schöpferkraft geachtet wird durch bedingungsloses Einfügen in die bestehende Ordnung, der die unübertreffliche Weisheit Gottes zugrunde liegt. Amen.